Kundgabenummer 196 vom 23.11.1937. So wie ihr zumesset, wird euch zugemessen werden. So beginne, mein Kind, in allen deinen Lebenslagen dir bewusst bleiben, dass du ohne des Vaters Hilfe nichts erreichen kannst. Wird dich immer recht handeln und deinen Blick zum Vater wenden lassen. So wie ihr zumesset, so wird euch zugemessen werden. Dieses Wort hat der Herr gegeben und den Erdenkindern damit das Gebot der Nächstenliebe. Wir alle wissen, wie schwer es ist auf Erden, das zu erfüllen, denn die Liebe ist im Erdenleben den Menschen noch so fremd. Ein jeder sieht den Nächsten nicht als seinen Bruder an, sondern wittert immer in ihm mehr einen Gegner. Und es bedarf gerade deshalb einer großen Überwindung, diesen Mitmenschen die Liebe entgegenzubringen, die der Herr von euch verlangt. Es ist gewiss ein segenvolles Bemühen, wenn ihr euch erst einmal klar macht, dass ihr doch alle Kinder Gottes seid und in euch nur Liebe füreinander wohnen müsste, Kraft derer ihr euch gegenseitig immer nur Liebes antun solltet, anstatt euch zu befeinden oder in Gleichgültigkeit nebeneinander einherzugehen. Es ist das Gesetz des Vaters, das euch in gleichem Maß zugemessen werden soll, wie ihr euren Mitmenschen zumesset. Alles, was euch der Vater gibt, sollt ihr in gleicher Weise auch eurem Nächsten zukommen lassen. Doch immer im Bewusstsein, dass ihr Kinder untereinander seid und des Vaters Liebe euch alle zu vereinen sucht. Darum, lasset niemals vergeblich bitten und gebet dort, wo nur die leiseste Bitte an euer Ohr dringt. Im Erdenleben will euch der Vater Gelegenheit geben, euch in dieser nächsten Liebe zu üben. Denn im Jenseits ist die Liebe das vornehmste Gebot. Dort wirket nur einer für den anderen. Und was ihr im Erdenleben versäumt habt, an Liebe zu geben, das wird euch dort schwer bedrücken. So manch einer wird verlangend die Wirkung der Liebe ersehnen, die ihm Erlösung bringen soll aus der Dunkelheit. Alle guten Taten auf Erden hat Gott gesegnet. Sie bringen vielfältige Frucht im Jenseits. Denn ein jeder wird ernten, was er gesät hat, und wird den Lohn seiner Liebe auf Erden wieder in Liebe empfangen von unserem Herrn und Heiland. Denn Gott ist die Liebe, und in seiner Liebe leben zu dürfen, ist ewige Seligkeit. Amen.